Über die außerdeutschen Großlogen heißt es in dem Gesetzbuch, Seite 56, solange der altpreußische Großmeisterverein besteht, erkennt die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland nur solche außerdeutschen freimaurerischen Großkörperschaften und deren Abteilungen und Logen als gesetzmäßige an, die zuvor die Anerkennung des altpreußischen Großmeistervereins erlangt haben, und sie entzieht ihnen die Anerkennung, sobald der altpreußische Großmeisterverein diese Entziehung ausspricht. Die Anerkennung hat die Rechtswirkung, dass die Brüder der Großen Landesloge die betreffenden außerdeutschen Logen usw. nach den dort bestehenden Vorschriften besuchen dürfen. Ebenso ist es den Brüdern jener außerdeutschen Logen gestattet, an den Arbeiten unserer Ordensabteilungen nach den bei uns bestehenden Vorschriften teilzunehmen. Die anerkannten maurerischen Körperschaften sind im jährlichen Nachweise der Großloge aufgeführt. Die mit der Prüfung unbekannter, besuchender Brüder betrauten Logenbeamten haben aber darauf zu sehen, ob die Loge, deren Zertifikat ein Besuchender vorlegt, einer anerkannten Großkörperschaft untersteht. Anderenfalls ist die Zulassung zu versagen. Die Anerkennung schließt aber nicht ohne weiteres die Herstellung des amtlichen Verkehrs ein. Ob dieser aufzunehmen oder abzubrechen ist, entscheidet jede deutsche Großloge für sich. Unter amtlichem Verkehr wird der Schriftwechsel, die wechselseitige Bestellung von Vertretern, der wechselseitige Besuch durch offizielle Delegierte und der Austausch von Ehrenmitgliedschaften verstanden. Hiernach teilen sich die außerdeutschen Großkörperschaften in vier Klassen. Erstens, solche, die mit uns durch wechselseitige Vertretungen verbunden sind. Zweitens, solche, die mit uns durch Briefwechsel verbunden sind. Drittens, anerkannte Großkörperschaften, mit denen kein amtlicher Verkehr besteht. Viertens, nicht anerkannte Großkörperschaften. Die Kenntnis dieser Bestimmungen ist unerlässlich für die Prüfung des Verhältnisses der deutschen Freimaurerei zur ausländischen Freimaurerei. Habicht bestätigte ferner, dass die einzelne Großloge nicht verpflichtet war, die Beschlüsse des Großlogenbundes den einzelnen Logen mitzuteilen. Der Großlogenbund konnte also Beziehungen zur ausländischen Freimaurerei pflegen, und die Meister vom Stuhl der einzelnen Logen waren darüber nicht einmal unterrichtet, geschweige denn die übrigen Mitglieder. Man staunt, dass sich die Mitglieder der einzelnen Logen einen derartigen Missbrauch ihrer Person gefallen ließen. In keinem Punkt besteht ein Unterschied zwischen den altpreußischen und den humanitären Großlogen. Das Deutsche Reichsgericht hat die altpreußischen Großlogen durchaus richtig beurteilt, als es in einem sehr ausführlich begründeten Urteil feststellte, dass zwischen den altpreußischen Großlogen und den humanitären Großlogen kein Unterschied besteht. In dem Urteil vom 16. Mai 1928, Römisch 4, 255-1927, legt das Reichsgericht mit sehr eingehender Begründung dar, dass keine Änderung des Zweckes der Loge vorliegt, wenn sich eine Loge, die bisher einer humanitären Großloge unterstand, an eine altpreußische Großloge anschließt, weil zwischen beiden Systemen kein irgendwie wesentlicher Unterschied bestehe. Es ist schon richtig, was in Fischers Lehrlingskatechismus besonders hervorgehoben wird: die Freimaurerei ist allgemein. Sie erstreckt sich über den ganzen Erdboden und alle Brüder auf demselben machen nur eine Loge aus. Dieser Satz ist richtig, auch wenn die Große Landesloge Fischers Lehrlingskatechismus angeblich nicht anerkennt. Aber Bruder Hieber der Großen Landesloge schreibt im Mecklenburgischen Logenblatt vom 28. August 1922 über das Johannesheft und über die anderen Logen auf dem Erdenrunde: jede Loge hat den Beruf, sich am heutigen Feste aufs Neue zu rüsten, auf dass jeder ein festes Glied in der großen Kette sei. In der Tat, es gibt nur eine Bruderkette, die die ganze Erde umfasst. In allen freimaurerischen Zeitschriften, in den Gesetzen und in dem Brauchtum wird diese Tatsache immer wieder hervorgehoben. In dem Brauchtum für die Aufnahme in die Großloge zur Sonne, genehmigt von der Jahresversammlung zu Karlsruhe im Jahre 5073, das ist 1874, heißt es unter anderem: der Zirkel umfasst die brüderliche Gemeinschaft des Bundes, der die ganze Erde umschließt. Selbstverständlich hat die Freimaurerei auch eine eigene Zeitrechnung. Sie beginnt mit der Erschaffung der Welt nach der jüdischen Geschichte. Zu unserer Zeitrechnung werden also stets 4000 Jahre hinzugezählt. Das Jahr 1873 ist also das Jahr 5873. In manchen Hochgraden werden auch hebräische Monatsnamen verwendet. Nach diesem Brauchtum sagt der Meister vom Stuhl dem Aufzunehmenden, in dem Augenblick, in dem ihm die Binde von den Augen genommen wird: mein Bruder, Seien Sie uns gegrüßt im Maurerkreis, seien Sie uns willkommen als Glied der großen Bruderkette, die über den ganzen Erdenkreis sich erstreckt und Brüder aus allen Völkern, von allen Religionen und Ständen menschlich verbindet. Wohin Sie nun kommen werden, auf dem weiten Erdenrund, überall wird Ihnen der Brudername entgegentönen, überall wird Ihnen die Bruderhand geboten werden. Eindeutiger kann die Internationale nicht festgelegt werden. Der altpreußische Freimaurer Medizinalrat Dr. Paul schreibt in der Zeitschrift der Großloge zur Freundschaft am Rauen Stein 1926 auf Seite 174: So lesen wir im Fischerschen Freimaurerkatechismus der Johannesfreimaurerei, der bekanntlich sowohl in christlichen wie ganz besonders in den humanitären Logen große Verbreitung gefunden hat, bei Beantwortung der 23. Frage: Die Freimaurerei ist allgemein, sie erstreckt sich über den ganzen Erdboden und alle Brüder auf demselben machen nur eine Loge aus. Hier wird die geistige Gemeinschaft aller auf der Johannesmaurerei fußenden freimaurerischen Richtungen also lehrhaft festgelegt. Ich muss hier einige Worte über den Katechismus einschalten. Katechismen sind Lehrgespräche. Ein freimaurerischer Katechismus ist ein Lehrgespräch über das ureigenstliche Wesen der Freimaurerei. Der Fischersche Katechismus, welcher ins Französische, Holländische und Norwegische übersetzt worden ist, hat in seinen bis jetzt erschienenen 53 Auflagen weiteste Verbreitung in allen Systemen der Freimaurerei gefunden. Darin liegt ein starker Beweis, dass er das wahre Wesen der Freimaurerei richtig wiedergibt. Die altpreußischen Großlogen mögen heute angeben, sie hätten als deutsch-christliche Orden wirklich alle Beziehungen zu allen anderen Großlogen abgebrochen. Hierdurch ändern sie ihr Wesen nicht, und die Menschen sind die gleichen geblieben. Noch vor 2 Jahren reichte die Bruderkette von den nationalen Freimaurern der großen Landesloge über die Juden der humanitären Logen in die jüdische Bnei Bris-Loge, in den Othello-Orden und von da in die jüdischen Logen aller Länder des Erdballs, in denen sich Juden befinden. Alle Logen auf der ganzen Erde üben seit Jahrhunderten in allen Völkern und in allen Graden das gleiche jüdische Brauchtum. Hierdurch werden die Völker geistig verjudet. Was ist der Sinn dieses ungeheuerlichen Geschehens? Selbstverständlich will sich die Freimaurerei in allen Völkern immer mehr ausbreiten, auch wenn sie angeblich nicht keilt.